Abschnitt 5 aus Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Malaria, Kapitel 5. Man hatte auf ihn unten gewartet. Turski stand angelehnt an eine Wand in einem schmerzlichen, stumpfsinnigen Nachdenken. Tscherkassky blieb plötzlich stehen. Ihn packte großes Mitleid mit dem Menschen, dem die Mutter Weichsel mit dem Gift der Malaria das Gehirn durchfressen hat. »Aha, Sie sind es!« Turski erfasste seinen Arm. »Sie wissen nicht, wie Sie meine Qual geworden sind. Eine schwere Eichenschwelle, die ich nicht übertreten kann, über die ich gestolpert und lang hingestürzt bin. Früher habe ich es nicht gefühlt, und jetzt quäle ich mich. Oh, wie ich mich quäle!« Ich war auf der Premiere ihres Dramas. Ich habe mit den Zähnen geknirscht vor Neid. Ich habe eine entsetzliche Pein vor Neid in mir gefühlt. Ich weiß, es ist ein erniedrigendes, elendes Gefühl. Ihre Mitbrüder würden sich das nicht gestehen, aber ich gestehe Ihnen ehrlich zu, ich verrecke vor Neid. Und dann, als ich gehört habe, dass Sie dieses grandiose Stück nur als einen dramatischen Bühnenversuch ansehen, da vergaß ich den Hass und den Neid, fing an, sie zu lieben und zu bewundern, weil ich gesehen habe, dass sie ehrlich sind und nicht auf einem prophetischen Dreifuß sitzen wollen, sondern fortwährend nach neuen Wegen suchen. Ich habe sie vormals gehasst. Ich gestehe es ehrlich. Und jetzt? Jetzt. Wozu fragen Sie mich dieses? Ich habe den Neid und Hass empfunden. Denken Sie nur, ich überzeugt bin, dass ich meine Pflichten weit besser und nützlicher erfülle als ihr, die ihr euch als die Nachfolger Johannes des Täufers benahmst. Erklären Sie mir, mein Herr, warum ihr, die euch die Menschheit nicht gebraucht und euch ausspuckt, wie jener biblische Walfisch, dem Jonas solch große Magenbeschwerden verursachte. Die Propheten, die Schaffenden und was noch drum und dran bammelt, die waren immer unverdaulich. Also sagen Sie mir endlich, warum wollt ihr von diesem ungeheuerlichen Drachen gefressen werden? Eitelkeit? Das Verlangen nach Unsterblichkeit? Warum die anderen schaffen, weiß ich nicht. Und Sie, o Herr? Ich weiß, warum Sie schaffen. Sie sind ein großer Herr. Sie lieben den Luxus und Ihre Kunst ist eine selbstherrliche Luxuskunst. Ein Luxus aber, den wir gar nicht gebrauchen können. Und daher werde ich ihn mit allen meinen Kräften bekämpfen. Gegen Sie und Ihre Kunst ist mir jede Waffe gleich gut. Freunde, das ist die beste Waffe. Niedertracht, schamlose Lüge. Ich werde Sie lächerlich machen. Ich werde Sie mit meinem bissigen Hohn niederschmettern. Ja, tun Sie es, sagte Tscherkassky, wenn Sie es vermögen. Ich sehe, Sie sind erregt. Und mit erregten Menschen pflege ich immer ruhig und ernst zu sprechen. Und das, was ich Ihnen jetzt sage, ist wirklich mein tiefster Ernst. Sie haben mich gefragt, warum ich meine Werke den Menschen ausliefere. Ich sagte, dass ich es nicht weiß, warum ich schaffe. Aber ich kann Ihnen erklären, warum ich schaffe. Nicht aus literarischer Eitelkeit und einer Hetzjagd nach Ruhm. Denn das alles habe ich nicht, kenne ich nicht. Nicht aus Ehrgeiz, denn meinen Ehrgeiz kann die Menschheit nicht befriedigen. Nicht des Geldes wegen, denn Sie wissen, dass ich es nicht brauche und meine Bücher nur in einigen Exemplaren, die ich selbst auf meine Kosten drucke, unter den Menschen kreisen. Nein, ich schaffe, weil ich als Schöpfer geboren bin und schaffen muss. Und das Schicksal wollte es, dass ich alles Unbewusste den Menschen bewusst machen soll. Das ist meine Mission, das ist meine Qual und meine Kunst. Sie leben also für die Nachwelt. Jetzt habe ich Sie endlich ertappt. Sie leben für den Nachwuchs der Menschheit, die Sie so sehr verachten. Sie irren, mein Herr, mich geht die Nachwelt, die zukünftige Generation, nichts an. Sie wird weder klüger noch dümmer sein, als sie heute ist. Es gibt nichts Dümmeres als die idiotische Nachwelt, diese Herde von drehkranken Schafen, die aufs Wort glaubt einem Herrn, der da auf den Markt hinausläuft und brüllend in die Welt hinausschreit, vor 50 Jahren hat ein großes Genie gelebt. Er ist eines Denkmals würdig. Und wie dieses Genie sich räuspert und spuckt, das hat er ihm glücklich abgeguckt. Und dieser zum Erbrechen ekelhafte Marktschreier schreibt dann ganze Bände über den Schaffenden, über den, der nicht angetastet sein darf, weil in ihm das heilige Feuer lodert. Wie ekelhaft ist diese Bande, die mühsam daran arbeitet und nachforscht, wie oft Goethe täglich auf den Abort ging. Das war gut gesagt. Wie oft Goethe auf den Abort ging. Aber sagen Sie mir doch endlich klar, warum, wozu und für wen Sie schaffen. Warum und wozu kann ich Ihnen nicht erklären, da ich es selber nicht weiß. Aber für wen, das kann ich Ihnen sagen. Also hören Sie, ich schaffe für den, der in der Zukunft meine Arbeit neu aufnehmen, sie ausweiten und neue und ungeahnte Horizonte zeigen wird. Ich schaffe, weil ich dazu berufen und durch das Schicksal auserlesen bin, damit nach Jahrhunderten endlich der eine kommt, dem alles Licht klar und bewusst ist, der eine, der Gott gleich ist. Turski lachte hell auf, also ein neuer Magierbund, eine ganz geheimnisvolle Sekte, in der man eine gewisse Generation von Menschen auf den uralten Samyasa, der sich selbst geboren hat, zurückführt. »Ja, ja, eben«, Tscherkassky lächelte immer milder, als ob er mit einem Kinde spreche. »Sehen Sie, die Kunst, das ist der heilige Gral, das ist der Artushof mit der Tafelrunde und seinen 12 auserwählten Rittern. Das ist das Lhasa, dessen heiliges Tabu noch niemand gesehen hat. Das ist das Romuwa der slawischen Völker, in dessen heiligen Haine nur die Propheten eintreten konnten. Eine Walhalla von auserlesenen Geistern, wenn Sie es wollen.« Tscherkassky lachte laut auf. Turski sah ihn scharf an. »Sie wollen mich anulken?« »Nein, durchaus nicht. Warum, wozu?« »Na, was bleibt denn für uns Geistesarme, die wir euch ernähren und eure Luxuskunst mit schwerem Geld bezahlen?« Tscherkassky lachte. Aber plötzlich fasste er nach der Brust, da er heftige Stiche fühlte. »Für euch? Alles doch! Ihr wollt nur nicht unsere Sprache verstehen. Ihr seid blind und taub. Aber wir Kinder von unserem Urvater Samyasa haben ein Rätsel. Hören Sie nur genau zu. Das Denue Invening Kä Senufris.« »Ich sehe, dass Sie mich wirklich anulken wollen.« »Nein, durchaus nicht. Gott behüte. Aber darin steckt gerade die ganze geheime Kunst der Magier und der Künstler. Und dieses eifersüchtige Bewachen dieses Geheimnisses ist das einzige Unterpfand für unser Dasein, damit nicht der erste Beste in das Heiligtum eindringen kann. Diese geheimnisvolle Zauberformel habe ich als Kind zwischen den Papieren meines Vaters gefunden, und sie wurde zur Devise meines ganzen Lebens. Und was bedeuten diese Hieroglyphen? Da hast du nur ein wenig Käse, nu friss. Aber jetzt muss ich Abschied von Ihnen nehmen. Ich fühle Stiche in meiner Brust. Gute Nacht, mein Herr. Er wollte in eine Nebenstraße einbiegen. Mein Herr, Turski hatte ihm mit vollem Ernst den Weg vertreten. Ich will wissen, warum Sie solchen Ulk mit mir treiben. Warum? Tscherkassky dachte nach. Warum? Ich werde es Ihnen sagen. Ich habe tiefes Mitleid mit Ihnen empfunden. Ich habe einen Augenblick das Gefühl gehabt, dass Sie wirklich mit sich ringen und kämpfen. Aber das ist nur Illusion. Zuweilen habe ich Illusionen. Ich weiß, dass Ihr Zeitungsmenschen dazu gedungen seid, um alles zu beschmutzen, um alles in Kot und Unrat zu schwemmen. Ihr kriecht auf den Knien vor all dem, was eurem Publikum gefällt und was es für gut, moralisch und amüsant anerkennt. Ihr infamen Speichlecker, wenn ein Künstler Geld hat, ihr ekelhaften Ottern, wenn er für ein Interview, um sich bekannt zu machen, nicht bezahlen kann. Sie meinen, mich auf Glatteis geführt zu haben. Morgen natürlich wird in Ihrem Blatt ein Artikel stehen, dass ich Alkoholiker bin. Ein Verführer von Witwen, von minderjährigen weißen Mädchen und die Wolfsgrube für milchbärtige Jugend. Morgen werde ich es lesen in Ihrer Zeitung. Ich kenne das. Gute Nacht, mein Herr. Er ging schnell und immer schneller und fühlte einen immer heftigeren Schmerz. Er empfand Ekel und Widerwillen. Kaum konnte er sich beherrschen. Er hätte jetzt schreien mögen, speien, den Vorübergehenden die scheußlichsten und unflätigsten Schimpfworte ins Gesicht werfen. »Schäme dich, Tscherkaski. Man könnte dich in Verdacht haben, dass du erbittert bist, weil deine Bücher in nur geringer Anzahl von Exemplaren verkauft werden.« Einige betrunkene Studenten blieben auf der Straße stehen. Sie hatten sofort Tscherkaski erkannt. »Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da soff 3 Tage der Phaeton. Des Vaters Wagen draußen stand, jung Phaeton, im Suff sich wand.« »Der arme Kerl hat beim eifrigen Studium von Kotzebues Werken seinen Magen eingebüßt und ist, anstatt die Himmelsreise anzutreten, in die Fabrik des natürlichen menschlichen Düngers gefahren. Das ist der echte, unser erdgeborener Phaeton. Ja, ja, seht euch nur Turski an.« Tscherkaski fieberte. »Haha, dieser dumme Turski glaubt, dass er mir mit seiner schauspielerischen Phrase Sand in die Augen gestreut hat und dass er mit dieser komödienhaften Verzweiflung ein Genie werden konnte, wenn nicht. Aber es ist ja lächerlich, wozu darüber nachdenken?« Und in demselben Augenblick hatte er Turski vergessen. Jetzt war er in seinem eigenen Zimmer, sah die Satansmessen von Goya und schwelgte im Entzücken über die satanische, zähnefletschende Wut, mit welcher Goya die Menschen und die ganze Welt in den tiefsten Kot niederstampfte. Haha, diese widerlichen, ekelhaften Untiere. Ja, ja, das sind Menschen, diese verzerrten, zuckenden, zahnlosen, tierischen Gesichter. Das sind ihre Gesichter. Dieser irrsinnige, lächerliche und so unendlich ekelhafte Veitstanz. Das ist der Tanz des Lebens. Und dieses Irrenhaus, in dem ein Wahnsinniger die Mauern sprengen möchte, der andere wieder kreischt, freudig wilde Fanfaren, und wieder einer spaziert mit dummer Grandezza eines lächerlichen Bettlers, der sich Hidalgo nennt. Alle diese lüsternen Böcke, stumpfe Ochsen, das ist das Phantom, das Valhalla der Menschheit. Plötzlich erblickte er einen Brief, der auf dem Tische lag. Also ein Brief von ihr. Wollen nachschauen, was darin steht. Er riss das Kuvert auf. Ich bin so tief gesunken, ich bin so gemein und so elend geworden. Ich will es dir ganz brutal gestehen, ich bitte dich um Geld. Ich irre in den Straßen herum, als ob ich wahnsinnig geworden wäre. Es kommt mir vor, dass ich einen Delirium-Traum durchlebe. Und die furchtbare Qual, dass dieser Traum mein ganzes elendes Dasein ausfüllen wird. Ich kenne dich zu gut, um mich nur für einen Augenblick täuschen zu können, dass ich jemals in dein Haus einkehren könnte. Aber ich kenne deine Güte, deine furchtbar große Güte der Verachtung. So versteht niemand zu verachten wie du, und deswegen ist niemand so gut wie du. Aber nun genug, genug, genug. Ich bitte dich, schicke mir sofort einige 100 Mark, sonst werde ich zugrunde gehen. Tscherkaski lächelte. Die Honigmonate sind also zu Ende. Sein Mund verzog sich verächtlich. In seinem Kopfe summte hartnäckig der Vers des Liedes. Als der Lindenwirt nun sah, was mit seiner Frau geschah, unter der blühenden Linde, nahm er einen Wanderstab und vertrasch den Wanderknab unter der blühenden Linde. Und er, was macht er? Er unterhält seine eigene Frau als die Geliebte eines jungen Gecken. Er lachte aus vollem Halse. Das ist doch seltsam, dass ich quasi ein Kuppler meiner eigenen Frau sein soll oder ihr wenigstens das junge Eheglück erleichtern. Plötzlich schrak ihn eine furchtbare Stimme in seiner Seele auf. »Hanka!« »Was, Hanka?« »Eher würde ich mit ihr zusammen unter einem Zaun verrecken. Eher würde ich die größten Verbrechen begehen, bevor ich so etwas täte.« Mit tief verächtlichem Lächeln öffnete er die Geldkassette, nahm den ganzen Inhalt heraus und legte ihn in ein Kuvert. »Ich schicke Ihnen alles, was ich augenblicklich besitze. Wollen Sie es annehmen von Ihren Kindern?« Tscherkassky legte sich auf das Sofa lang hin. Er war durch die Krankheit, die schon lange seinen Organismus untergrub, erschöpft und fühlte sich wirklich krank. Und plötzlich sah er eine ungeheuerlich große Spinne in der Wandecke dicht unter der Zimmerdecke. Und es war seltsam. Diese Spinne war körperlos, als ob sie gar nicht sichtbar wäre. Etwas, was nur in der vierten Dimension existieren kann. Eine Spinne in mathematischer Berechnung. Er erschrak. Diese Spinne streckte meilenweite Beine aus, langsam, bedächtig, zagend, und zog sie wieder zurück. Er fühlte, dass diese unsichtbaren mathematischen Beine sich in die Unendlichkeit strecken können, dass er, wenn er sich von ihnen berühren ließe, unfehlbar dem Tod verfällt. Mit entsetzlicher Angst sah er die Bewegungen dieser ekelhaften, vorsintflutlichen Spinne an, verfolgte sie mit angstzuckenden Augen, um diese satanischen Beine festzubannen. Er spannte den Bogen seiner ihm bisher unbekannten Willenskraft, dass die Sehne fast zu reißen schien, um nur seine Aufmerksamkeit lebendig zu erhalten, denn jedes Mal, wenn er erschlaffte, streckte die Spinne die Fänge heraus. Kalter Schweiß tropfte ihm von der Stirn. Er machte die unglaublichsten Anstrengungen, seinen Willen wachzuhalten, denn die Spinne schien in seiner Seele zu lesen wie in einem offenen Buche, sah genau, wann seine Kraft sank und sich wieder stärkte. Und die Spinne kauerte in sich zusammen, wurde ganz klein und wuchs wieder ins Unerhörte und streckte die Fänge aus, langsam, vorsichtig, als ob sie die Distanz und den Widerstand der Atmosphäre zwischen sich und seinem Opfer messen und erproben wollte. Und Tscherkassky fühlte jetzt eine unüberwindliche Lust, alle seine Verbrechen in die Welt hineinzuschreien, alle seine Sünden vor der ganzen Menschenmenge zu beichten. Aber er zitterte vor Schreck, weil er fühlte, dass, wenn er nur den Mund auftut, er schon verloren sein wird. Er setzte sich hin und mit angespanntester Aufmerksamkeit verfolgte er die Bewegungen seines Henkers. Die Spinne verkroch sich in ihr Loch. Er atmete tief auf und wurde nüchtern. Malaria, Malaria! Plötzlich sah er einen Herrn im Frack und Monokel mit einem Boxbart und mit einem unendlich boshaften Gesichtsausdruck. Zynisch zeigte er die verfaulten Zähne, zwinkerte mit den Augen wie ein alter schamloser Lee. Mit der einen Hand glättete er seinen ekelhaften Boxbart, und in der anderen hielt er einen offenen Sarg. Und in diesem Sarg, Tscherkassky, standen die Haare zu Berge vor Schrecken und Ekel, lag ein Skelett mit hier und dort herunterhängenden Lappen von verfaultem Aas. Das Skelett eines Weibes. In der einen Hand hielt sie einen Fächer, der sich mechanisch hin und her bewegte, und mit der anderen hob sie irgendeinen Lumpen empor, mit dem sie zugedeckt war, und zeigte mit der Schamlosigkeit einer Straßendirne ihr nacktes Gebein. »Bitte einzutreten«, schrie der befragte Herr. »Eintritt, 5 Pfennige!« »5 Pfennige, eine Zeile«, dröhnte es Tscherkassky im Kopfe. »Aber das ist doch Rops. Das ist doch die Aquaforte von Rops. Nein, nein, das ist Madame Delmonts. Madame Delmonts«, schrie Winiarski, der aufgehängt war auf der höchsten Spitze der Kathedrale in Burgos, aufgehängt am Herzen der größten Kathedralglocke. »Aber nein, das ist doch nur Rops.« »Was zum Teufel, aber das ist doch Madame Delmonts!« Und das Menschengerippe fing an zu leben, sich zu bewegen, fing an, moderndes, faulendes, stinkendes Fleisch anzunehmen, durch und durch bedeckt mit den ekelhaftesten Geschwüren, sprang aus dem Sarg heraus, blieb mitten im Zimmer stehen, und eine ekelhafte, hydropische Hure begann den Tanz, einen unerhört schamlosen Cakewalk-Tanz. Und ringsherum eine Menge von Menschenbestien. Er sah nur Augen, Augen von Schakalen, Tigern, Hyänen. Gierige, tollwütige, lustgierige Augen. Das ist der Tanz der Tugend und der Schamhaftigkeit. Die Hure wurde immer schamloser. Das ist der Tanz der Harmonie und der Lebensfreude. Die Schamlosigkeit und der Ekel dieses Tanzes überschritten die Grenzen der wüstesten, gemeinsten Unzucht. Es erscholl ein wüstes Beifallsklatschen. Man heulte. Bis. Dann floss alles ineinander. In feuerheiße Weltenringe zusammen. Ein ganzes Flammenmeer fing an, um ihn zu rasen. Seltsame Flammenkugeln begannen über seinem Haupt einen rasenden Veitstanz. Nein, keine Kugeln, sondern Herzen. Herzen, qualvoll blutende Menschenherzen, und dann erlosch alles. Es wurde still und nur eine fürchterliche, trostlose, leere, schreckliche Nacht. Er schrie laut auf und fiel in Ohnmacht. Ende von Abschnitt 5.